Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt sind wir da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht ist die Freitagnacht und die Freitagnacht ist, wie immer freitags, eine freie Nacht, eine freie Telefon-Talkshow-Nacht. Ihr könnt euch hier bei mir melden, ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei, also ihr müsst da nichts für zahlen. Erster Anrufer heute Nacht, Kane, 15 Jahre alt. Ja, hallo Domian, ich grüße dich. Hallo Kane. Ja, du, ja. Meine Geschichte, die wird dich wahrscheinlich umhauen, so wie sie mich auch umgehauen hat. Ich habe einen Bruder namens Markus, 21 Jahre alt, der ist seit Montag im Knast für die nächsten 2 Jahre. Warum? Ui, warum? Ja, das hat mir deine Kollegen haben mir das auch schon gesagt, gefragt. Ja, er hat natürlich übelst Scheiße am Stecken, sage ich jetzt mal. Gehe ich mal von aus, wenn er 2 Jahre Knast hat. Ja, Körperverletzung, ja. Nötigung, Bedrohung, Bombendrohung, Polizei, Notrufmissbrauch und hast ihn nicht gesehen. Ist auch in Ordnung, dass er dafür seine Strafe absitzen muss, ne? Aber er ist und bleibt mein Bruder. Ne? Und ich habe ihn lieb, alles drum und dran. Ist vernünftig, kann jeder akzeptieren oder nicht. Ja, natürlich. Die Sache ist aber, die Clique, mit der er rumzog, die waren schon immer scharf darauf, mich auch auf ihrer Seite zu holen. Ich soll in die Fußstapfen meines Bruders treten. Aber ich mache sowas nicht. Aber seit Montag, seitdem er im Knast sitzt, bedrohen die mich tagtäglich. Waren gerade vor einer halben Stunde noch hier und haben mir gesagt, sie kommen heute Nacht noch wieder. Und wenn ich mich nicht in die Fußstapfen meines Bruders begegne, werde ich lernen, was Verlust heißt. Und das macht mir Angst. Was heißt das? Mit was drohen sie dir konkret? Dass wenn ich nicht das mache, was sie von mir erwarten, werde ich mit meinem Leben wohl bezahlen. Oder die wollen irgendwie was Leuten erwacht? Was antun, die mir was bedeuten. Meine Eltern bedeuten mir nichts. Sie kriegen davon alles nicht mit. Meine Mutter arbeitet im Puff. Mein Vater ist ein Säufer, der säuft seine 3 Flaschen Wodka am Tag und einen halben Kasten Bier. Und was, ich mach nichts. Was sollst du denn machen? Ich soll genau das machen, was die machen. Losziehen und Geld oder irgendwelche Sachen, materielle Sachen auf einer illegalen Art und Weise besorgen und Menschen zu Schaden kommen lassen. Die waren sogar im Moment bei dir zu Hause. Ja, und vor einer halben Stunde war hier noch richtig Terror. Der schlimmste Terror war vorgestern Nacht. Was heißt da Terror? Da hat mir dieser eine, ich sag es nur den Vornamen, Horst, hat mir einen Ballermann am Kopf gehalten. Wo lebst du denn überhaupt im Moment? Bei meinen Eltern noch. Ja, meine Mutter, die ist jetzt wahrscheinlich wieder am Rumvögeln. Entschuldigung, dass ich das so sage. Und mein Vater liegt sternhagel vor dem Wohnzimmer. Und ich sitze hier oben in meinem Zimmer. Die Zeit, als dein Bruder noch in dieser Szene aktiv war, da haben die dich völlig in Ruhe gelassen. Teils, teils. Ja, in seiner Anwesenheit ging es eigentlich so einigermaßen, weil er ist mit mir zusammen zum Fußball gegangen und die kluckten dann immer mit darum und so, ne? Haben schon so Andeutungen gemacht und so, aber der Markus sagte immer, wer an meinen Bruder ran will, der muss erstmal an mir vorbei. Ne? Und so, jetzt hast du berechtigterweise oder verständlicherweise richtig Angst. Und für dich ist es ganz eindeutig klar, dass du das nicht machen willst und wirst, was die von dir verlangen. Ja, ich will auf diese Schiene nicht geraten. Warum? Mein Bruder hat mich davon auch abgeraten. Ich meine, ich hab mit ihm ja telefoniert. Er darf ja auch aus dem Knast aus telefonieren, alles. Ich werde ihn zum Beispiel auch am Montag besuchen gehen. Und er hat zu mir gesagt, Kane, tu mir einen Gefallen, nimm mich nicht als Beispiel oder als Vorbild. Mach es nicht. Hast du siehst, wo ich jetzt bin. Weiß er, dass du bedroht wirst von der Gang? Ich habe ihm das gesagt. Ich habe ihn angerufen. Was hat er denn gesagt, wie du dich verhalten sollst? Er kennt die alle. Er hat gesagt, sei cool. Ansonsten war es das. Ich so, wie war es das? Er so, nimm's einfach so zur Kenntnis, bleib cool und das war's dann. Ist besser. Wenn du irgendwas versuchst, in die Wege einzuleiten, hast du keine Chance. Was meint er? Was soll ich denn machen? Soll ich die Bullen rufen? Also das bringt nichts. Zum Teil stecken die Bullen mit denen unter einer Decke. So unglaublich, wie das klingt. So, aber das bedeutet ja, dass nach der Auffassung des Bruders und vielleicht auch überhaupt ist das der richtige Weg, du überhaupt nicht reagierst auf die, und den mit heute Nacht, ne? Und den klar signalisierst nochmal, dass du nicht bereit bist, dich in irgendeiner Weise auf einzulassen. Und da kann man nur hoffen, dass sie es nach einer gewissen Zeit dann auch schlucken und akzeptieren. Ja, das war es halt eben zu bezweifeln. Mhm. Also aber was gibt es? Es gibt ja keine Alternative. Die Alternative ist, so, du machst... Jetzt wird's spannend. Das ist ja schon spannend. Die Alternative ist, du machst mit, das willst du nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, du wendest dich an die Polizei. Das ist natürlich eine Sache, die man durchaus bedenken kann. Wenn du das auch nicht möchtest, ja, was bleibt dir übrig? Dann, das heißt nur, dass du... Die nehmen uns doch gar nicht für voll, die Bullen. Unsere Familie wird doch gar nicht für voll genommen aufgrund meiner verdorbenen Eltern. Ja, aber ich glaube schon, wenn du mit deinen 15 Jahren diesen Fall schilderst, dass man dich da durchaus ernst nimmt. Ja gut, ich sitze Wieso wird das jetzt ganz spannend? Was meinst du gerade? Ja, ich sitze hier in meinem Zimmer, habe jetzt alle Lichter aus, schaue den Spalt offen und der Bulli hat gerade unten geparkt. Und die stehen jetzt alle hier unten vorm Haus. Vier Stück. Hast du Angst? Brauchst du Hilfe? Ich habe mich gewappnet. Schon vor einer halben Stunde, wo die da waren, habe ich mich schon gewappnet. Ich habe schon was aufgebaut da unten. Was heißt gewappnet und was heißt aufgebaut? Ja, ich habe da so ein paar Zeitzünderchen gebaut. Ach, das war alles Unsinn. Pass mal auf, Kane. Wir machen mal jetzt hier auf dem Sender Schluss. Wir werden dich sofort nochmal anrufen von der Redaktion aus. Und wenn du Hilfe brauchst, werden wir die Polizei benachrichtigen. Und es wird irgendjemand zu dir kommen, man wird dir helfen. Okay? Wir machen hier mal Schluss und du wirst sofort wieder angerufen von uns. Alles ja, klar? Aber was ich dir noch sagen wollte, in persönlicher Sache. Ich finde deine Sendung absolut abgefahren und cool. Ich kann mir doch einen Gefallen, Jürgen. Schick mir doch bitte 2 Autogramme. Ja, das können wir auch mal. Aber du hast, glaube ich, so andere Sorgen. Aber das machen wir auch. Leg mal schnell auf und du wirst sofort wieder von uns angerufen, okay? Alles klar. Okay, ich danke dir fürs Zuhören. Tschüss, ja? Kane. Tschüss. Okay, hau rein. Ja, tschüss. Christina ist dran. Und Christina ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Christina. Ja. Na? Na? So später Stunde auch noch auf und wach? Natürlich, mein Problem, das belastet mich so sehr, ich kann gar nicht ans Schlafen denken. Jetzt erzähl. Ja gut, also, ich bin schwanger und weiß es seit gestern. Ich habe gestern den Test gemacht, der ist positiv. Und ich bin total aufgewühlt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist wie so ein, weiß nicht, ich stehe vor so einer Straße und es sind so viele Wege und Probleme. Ist das eine Schwangerschaft, die offensichtlich unerwünscht war. Das habe ich mir schon gedacht, ja. Wer ist denn der Vater? Das ist mein Freund, mit dem bin ich auch schon 2 Jahre zusammen und der steht auch zu dem Kind super. Der weiß es? Ja. Wer weiß es noch? Dein Freund? Und das ist alles. Das sind alle. Meine Eltern wissen es nicht. Die sind gerade im Urlaub. Die Eltern von meinem Freund, die machen auch gerade einen Ferientrip. Und die Eltern von meinem Freund, die werden wohl voraussichtlich sehr, sehr negativ darauf reagieren. Meine Eltern weiß ich nicht. Ich denke, die werden einfach nur sehr enttäuscht sein, aber seine Eltern... Wie alt ist dein Freund? Auch 17. Auch 17, ja. Und 2 Jahre schon zusammen? Ja. Alle Achtung? Ja. Alle Achtung. Also in dem Alter 2 Jahre ist eine lange Zeit, finde ich. Also er hat wirklich sehr positiv darauf reagiert. Aber du klingst auch nicht so ganz verzweifelt. Naja, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Es ist halt so. Ich gehe immer geradeaus so. Aber also für dich ist die das, Eltern von für dich ist das auch gar keine Frage, das Kind zu behalten. Das ist, du willst es auf jeden Fall behalten. Ja, natürlich. Jetzt ist das Problem ist jetzt, wie das in die jeweiligen Familien einbringen. Genau. Und wie die Leute mit der Wahrheit vertraut zu machen. Ne? Und zwar er hatte sich vor, ich weiß gar nicht genau, ein Jahr mal einen doofen Nasenpiercing machen lassen und seine Eltern, die waren wirklich das wäre jetzt die Spitze der Krönung, wenn das jetzt noch kommt. Nein, die haben ihn wirklich rausgeschmissen. Rausgeschmissen. Er war, kurzfristig, mit seiner Tante das Wochenende. Ja, dann hat er sich das rausmachen lassen und dann durfte er wiederkommen. Ach, so krass sind die Eltern raus. Also, und wir hatten das, glaube ich, mal als Späßchen. Wir hatten dann Säckchen stehen. Das war jetzt auch schon. Da waren wir gerade zusammen. Da haben wir gesagt, oh, wir trinken jetzt auch meine Schwangerschaft und wollten die schocken. Ja, und der Vater, der drehte sich um, ging raus durch die Tür und sagte, ja, dann brauchst du gar nicht mehr wiederkommen. Und ich denke, das sind ja 2 Jahre her. Lass Gas auf die Sache. Na gut, aber 2 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Ne? Also, na gut, aber da wart ihr 15, das ist natürlich noch was anderes, als wenn ihr jetzt 17 seid. Christina, was bleibt da übrig? Da gibt's gar nichts zu reden. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, hast du ein paar Tipps für mich? Komm, du hörst dir sowas jeden Abend an, hab ich gehört, aber... Christina, das ist so einfach, das ist die einfachste Sache der Welt zu sagen. Nämlich, indem man das so sagt, wie du es mir auch gerade gesagt hast, ich bin schwanger. Und dein Freund zu seinen Eltern sagt, meine Freundin ist schwanger und wir wollen das Kind haben. Ja, aber sag mir mal, das ist ja jetzt so einfach, klar zu sagen, ich bin schwanger. Ja. Aber was werden die Eltern mit ihm machen? Ich denke, das ist dann die Frage, darauf muss man es jetzt ankommen lassen. Man kann ja jetzt nicht darüber grübeln, was werden die wohl alles machen, wie werden die reagieren. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Erstrangig ist, dass die informiert werden müssen. So, und wenn die dann krass reagieren, wie auch immer, schlimm reagieren, aggressiv reagieren, dann ist die nächste Frage, wie geht man damit um? Ne, wie verhält er sich dann? Na gut. Das ist die Frage. Du meinst, dass deine Mutter, ich muss mal die Regie bitten, mir meinen Monitor eingeschaltet zu lassen. Vielen Dank. Du meinst, deine Eltern reagieren da ein bisschen entspannter drauf. Ja, ich denke schon. Aber es stehen wirklich noch so viele Sorgen an. Es ist jetzt nicht die Schwangerschaft. Ich habe im April einen Ausbildungsplatz. Im Mai würde dann das Kind kommen, laut was man so rechnet, diese 10 Monate. Klar habe ich auch geguckt, wie mache ich das mit dem Ausbildungsvertrag. Der ist zum Glück schon unterschrieben, aber das sind alles so Probleme, das belastet. Da denken die vielleicht noch, hat das extra mal, obwohl ich mich super toll darauf gefreut habe, auf den Ausbildungsplatz. Meine Mutter andersrum würde, ich kenne meine Mutter seit 17 Jahren, die würde das Kind großziehen. Und das wäre auch absolut nicht mein Ding. Da setze ich ein Kind in die Welt, sage ich jetzt mal, sie ist groß, ich lasse jetzt nicht abtreiben. Ja, und dann kann ich noch immer für das Kind sorgen. Ja, ich weiß nicht. Das sind so viele. Es kommen natürlich große Probleme auf euch zu. Aber ja, die kann man natürlich auch meistern. Vor allen Dingen, wenn deine Eltern neben dir, hinter dir stehen, könnt ihr das natürlich schaffen. So, du musst es jetzt deinen Eltern sagen, so schnell wie möglich. Und dann muss er es seinen Eltern sagen. Und dann wäre es vielleicht auch ganz schlau, wenn die Eltern sich mal miteinander zusammensetzen würden, vielleicht. Allerdings seid ihr ja nur auch schon 17 Jahre alt, in einem Jahr seid ihr... Noch nimmer ein Jahr, 3 Monate. Siehst du, ja. Ja, oder Januar. So, und dann muss er halt auch manns genug sein, er hat es ja auch nun verursacht mit, ne? Ja. Da auch dann dazu zu stehen. Das macht er ja. Ja, das muss er dann auch machen. Ja. Und dann wünsche ich viel, viel Erfolg und gutes Gelingen. Und wenn es zu problematisch wird, dann kann er sich auch noch mal bei uns melden. Dann können wir mal zusammen überlegen, je nachdem, wie die Eltern reagiert haben, was man da machen kann. Ja, finde ich aber trotzdem so, weil ich bin schon ein bisschen aufgelockerter. Ja. Mir tut einfach gut, darüber zu reden. Das glaube ich auch, ja. Wenn ich die ganzen Freunde jetzt schon anspreche und das geht ja auch dann rum wie ein Lauffeuer, wo wir uns nichts vormachen. Also, na, alles Gute. Ja. Toi. Und grüß den Erzeuger. Ja, mach ich. Tschüss. Mach's gut. Meine Telefonnummer 0800-5678-111, das ist eine kostenfreie Telefonnummer, und die kostenfreie Faxnummer 0800-5678-110. Heute haben wir die Nacht der ganz jungen Anrufer. Hier ist nämlich Nadine und Nadine ist 14. Hallo. Hallo Domian. Hallo Nadine. Also deswegen hast du angerufen. Ich habe die Weißfleckkrankheit. Du hast die Weißfleckkrankheit? Ja. Was ist das? Das sind so alles so weiße Flecken am Körper. Und wenn man jetzt in die Sonne geht oder so, dann an diesen Stellen kommen selber keine Sonne, also keine Bräune dann hin. Und jetzt einmal, da war ich Volleyball spielen einen Tag lang. Das war draußen und das war im Sommer so. Und dann hatte ich dann abends dann als erstes so einen richtigen Sonnenbrand. Das war kein Sonnenbrand mehr, das waren richtige Verbrennungen. Und am nächsten Tag, da musste ich damit ins Krankenhaus, weil das dann Blasen gebildet hatte. So schlimm? Ja, und dann hatte der Arzt gesagt, das waren Verbrennungen 2. bis 3. Grades. Wie viele Flecken dieser Art hast du denn auf der Haut? Hast du mehr Flecken als normale Haut? Wie kann man sagen? So... Eigentlich so an den schlimmen Stellen so sind die Beine, die Arme und das Gesicht jetzt am meisten. Ja, sind da ganz, ganz viele Flecken, sind da, hast du von der Fläche her, sind es mehr Flecken oder ist es mehr normale Haut? Das sind mehr Flecken. Mehr Flecken, also dann ist es natürlich extrem empfindlich. Und es ist auf dem ganzen Körper nicht gleichmäßig verteilt. Du warst an den Armen und an den Beinen besonders stark. Genau. Und wie sieht es im Gesicht aus? Also im Gesicht habe ich das am meisten und das belastet mich auch sehr, weil... So jetzt so draußen, so die Leute und so, die gucken einen auch schon manchmal so an. Und also nochmal, damit wir uns das richtig vorstellen können, wir sind ja hier, wir sehen dich ja nicht, wir hören dich ja nur. Du hast dann im Gesicht relativ runde Flecken, die sehr hell sind, sehr weiß sind, daher Weißfleckenkrankheit. Und an den Rändern sieht man dann normale gelbliche Haut. Genau. Das heißt, man guckt dich natürlich immer an und... fragt sich, ist das Mädchen krank, hat das eine Hautkrankheit oder sowas, ne? Genau. Und das ist eigentlich sehr schlimm, weil auch die in meiner Klasse, die beschimpfen mich dann auch immer so als Dalmatiner und so. Und einmal, da habe ich sogar schon mit dem Gedanken gespielt, dass ich mich am besten umbringen werde. Das ist ja auch keine Lösung. Du hast diese Krankheit von Geburt an? Nein, die habe ich ungefähr mit 8 gekriegt. Das fing an den Händen an, ganz langsam. Und dann wurde das immer mehr. Ja, kann man da irgendetwas gegen unternehmen? Weißt du das? Also ich bin jetzt in so einer Bestrahlung, aber die habe ich schon seit 2 Jahren circa und die hilft überhaupt nichts. Und der Arzt, der sagt auch immer so, ja, das wird schon, das wird schon. Und die Helferin jetzt selber, die der hat, die sagt dann auf einmal, nee, damit brauchst du überhaupt nicht rechnen. Also es kann sein, dass du dich ja ganzes Leben lang damit rumschlagen musst. Ja. Kann eventuell passieren. Nochmal eine Frage mit dem Sonnenbrand. Aber das weißt du doch dann schon seit vielen Jahren, dass du nicht so sehr in die Sonne kannst. Oder wenn, dann wahrscheinlich nur mit Lichtschutzfaktor 130 oder so. Wie konnte das passieren? Ja, den Lichtschutzfaktor, den habe ich extra vom Arzt verschrieben bekommen. Und ich habe mich bestimmt an dem Tag bestimmt 10 Mal, wenn nicht mehr, eingecremt. Und trotzdem ist es passiert? Ja, und trotzdem ist es passiert. Wie ist das denn so, mit 14 guckt man ja ab und zu auch schon mal so in Richtung Jungs. Ja. Ne, das wahrscheinlich schon länger, ne, als jetzt mal gerade. Vielleicht schon ein Jahr oder so, weiß ich nicht. Also das kann ich jetzt auf meinen Ex-Freund beziehen, der hat das eigentlich jetzt nicht so sehr so schlimm empfunden, weil das war im Winter, als ich ihn kennengelernt hatte und da hat man die jetzt kaum gesehen gehabt. Aber so, wenn man jetzt dann von Weitem mit jemandem flirtet oder so und wenn man dann auf einmal sich so etwas näher kommt, also so so einen näheren Kontakt hat, dann gucken die dann auch schon so. Na klar, wenn man dir gegenübersteht, sieht man es ja nur. Genau. Auch, ne? Aber du hattest schon einen Freund, in dem hat das nicht so sehr viel ausgemacht. Ja, der hatte selbst am Oberarm so ein, jetzt nicht viel, aber nur so ein ganz kleines bisschen, aber ihm hat das auch nicht gestört gehabt und so, aber... Wie sowas Ähnliches hatte der am Oberarm? Ja. Das ist aber auch kurios dann, ne? Was für ein Zufall, dass ihr beide dann zusammenkamt. Wie lange warst du mit dem zusammen? 4 Wochen. 4 Wochen, ist ja auch nicht so ganz lang. Nee, weil das ist dann später auch, ich glaube, daran kaputt gegangen. Also, du hast da schon deine Probleme mit und es ist dir auch unangenehm und dann natürlich peinlich, wenn die Leute lästern über dich, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie immer in solchen Fällen, wenn man irgendein Handicap hat, irgendwas, was nicht so der Norm entspricht, muss man einfach ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen, innerlich, und sagen, ihr könnt mich mal alle, wenn ihr mich blöd anmacht. Und man muss frech vielleicht zurückantworten oder man muss es an sich abprallen lassen. Ja, das habe ich auch am Anfang versucht gehabt, aber... Aber nur so geht es nicht. Klappt nicht. Ja, du musst das immer und immer wieder machen, anders funktioniert es nicht. Und ich bin sicher, dass du auch... immer Leute um dich herum haben wirst, die dich so akzeptieren und nehmen, wie du bist und dich so gerne haben. Nee, hier selbst meine Freundin so, da haben wir letztes Mal auch so ein Gespräch geführt gehabt und dann auf jeden Fall kam dann so raus, ja, das mit deinen Flecken, das stört uns ganz schön. Ehrlich, das haben die Freundinnen so gesagt. Dann sind das aber auch miese Freundinnen, ehrlich gesagt. Finde ich. Weil vorher, da haben die auch so gesagt, so nimm dir das nicht so zu Herzen und so. Nur auf einmal fangen die selber so an zu reden. Wie ist es mit der Familie? Aber da stehen doch alle Leute sicher zu dir, ne? Also mein großer Bruder, der ärgert mich damit auch sehr oft. Aber jetzt meine Eltern, die versuchen mich dann immer ein bisschen mit zu verteidigen oder so. Aber trotzdem, das ist einfach schlimm so, weil ich weiß auch keinen Ausweg raus. Nadine! Also ganz, ganz klar gesagt, so einen richtigen Ausweg gibt es da gar nicht. Nee. Da musst du einfach dir sagen, okay, ich bin ein bisschen anders als die anderen. Ich habe es ein bisschen schwerer im Leben. Aber ihr Idioten guckt ja nur auf die äußere Hülle. Es ist ja nur die äußere Hülle. Ihr guckt ja nicht in mich hinein, in mein Herz, in meinen Charakter, auf meinen Charakter. Da musst du einfach wirklich eine dicke Haut auf der Seele kriegen und das an dir abprallen lassen oder wie gesagt, dich auch wehren. Und ich garantiere dir, dass auch Leute kommen werden, Freundinnen, auch Männer, Jungs, die dich so akzeptieren, wie du bist und dich so lieb haben. Und umbringen und so, das ist ja nun wirklich keine Lösung. Guck mal, es gibt Menschen, die viel, viel, viel schlimmer dran sind und ein tolles Leben hinkriegen und tolle Sachen erleben. Das ist immer die schlechteste Lösung. Es ist eben keine Lösung. Nach dem Motto, da muss ich jetzt durch. Ja. Und so wenn es auch ganz hart ist. Was meinst du, wie viel du davon profitieren wirst? Du wirst irgendwann, wenn du ein paar Jahre älter bist, mit 17, viel weiter sein, viel reifer sein, als die ganzen dummen Dinger um dich herum, die dich vorher noch gehänselt haben. Weil du nämlich ein bisschen härter durchs Leben gehen musst. Das ist der Vorteil davon. Du wirst ein, vielleicht sogar ein viel tollerer Mensch als, als die, die dich hänseln. Aber das ist auch irgendwie jetzt im Krankenhaus, da gibt es auch eine Bestrahlung. Mhm. Und die soll eigentlich normalerweise helfen, aber weil die ja so aggressiv ist, hat der Arzt jetzt selber gesagt, so jetzt er möchte das nicht so gerne machen, aber er hat selber gemerkt, dass ich darunter sehr leide. Mhm. Und dann hatte er gesagt, ja, er wird das machen. Mhm. Und jetzt habe ich selber Bedenken, weil dadurch kann ich ja noch andere Sachen kriegen. Mhm. Ja, das würde ich dann immer mal ganz ausführlich mit deiner, also das musst du mit deiner Mutter besprechen, wie ihr da weiter vorgeht. Das ist natürlich jetzt so eine medizinische Frage, ne? Soll man das so weitermachen, soll man es nicht weitermachen? Ist ja ein anderer Komplex. Ich sage dir grundsätzlich, akzeptiere es so, wie es ist. Du kannst es im Moment so nicht ändern. Und mach für dich das Beste draus. Und lass dich nicht unterkriegen von diesen ganzen dummen Beuteln, die blöde Sprüche loslassen. Die können am nächsten Tag noch viel schlimmer dran sein als du. Durch irgendeinen Unfall, durch eine Krankheit oder so etwas. Das ist ein Zeugnis von großer Dummheit, wenn Leute darüber blöde Sprüche machen, wenn jemand so ein äußerliches Handicap hat. Du bist ein tolles Mädchen und lass dich nicht unterkriegen. Ja. Okay? Ja. Nadine, alles Gute von Herzen und besprich das ausführlich mit deiner Mutter, wie ihr da weiter jetzt mit der Bestrahlung vorgeht. Ja, mach ich. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Nadine. Ciao. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Wir bleiben unter 20 und ich begrüße herzlich den Andreas und der ist 17 Jahre alt. Hallo Andreas. Ja, hallo. Andreas, um was geht's? Ja, ich bin jetzt total aufgeregt. Kriegen wir beide schon geschaukelt. Sag mal einfach ein Stichwort, um was es geht. Um was es geht. Also, ich bin total glücklich verknallt. Ja, das ist doch schon mal ganz wunderbar. Ja. Gibt es jetzt auch noch ein Aber? Ja, das kleine Aber, also für mich kleine Aber, für einige, wie ich vermute, größeres Aber ist, dass meine Freundin 4 Jahre jünger ist als ich. Mhm. Also 13. Ja, sie wird jetzt diesen Monat 13. Mhm. Also für mich stellt das im Grunde genommen kein Hindernis dar oder so, weil ich gehe mal davon aus, dass die Liebe nichts mit dem Alter zu tun hat. Mhm. Nur ich habe das Gefühl, dass ich von meinen Freunden mehr oder weniger belächelt werde, nicht ernst genommen werde. Mhm. Wo hast du sie denn kennengelernt und wie seid ihr euch, wo seid... Wir gehen zusammen auf die gleiche Schule, in Düren auf die Blindenschule. Und, ach, du bist auch blind? Ja, ich bin auch blind. Ja. Und sie fährt mit mir im Taxi. Mhm. Und ich weiß nicht, wir haben immer Spaß im Taxi gemacht, Blödsinn. Und irgendwann hat es dann gefunkt. Mhm. Und ich wollte es am Anfang nicht wahrhaben, weil es ja schon ein Altersunterschied und so. Pass auf, Andreas, jetzt erklär uns das mal. Normalerweise ist das ja so, wenn man sich so in jemanden verknallt, sagen wir Sehenden, ja, wir haben uns in jemanden verguckt. Ne? Wir sehen jemanden auf der Straße oder in der Schule irgendwo, in der Uni, und denken, boah, ziemlich guter Schuss oder sowas, sieht ziemlich gut aus. Wie ist das bei Blinden? Durch was kommt so das Gefühl auf, oder wie, erzähl es einfach von dir, durch was ist das Gefühl aufgekommen, ich bin verknallt in die? Du hast dich mit ihr unterhalten, aber was hat es dann so ausgelöst? Ja, also was, also vom Äußeren her ist es eigentlich die Stimme, wenn man das so sagen kann. Mhm. Weil die Stimme macht schon sehr viel aus. Mhm. Und ansonsten ist es einfach der Charakter. Mhm. Also der Charakter, der zählt. Und ich finde, das ist einer der großen Vorteile an der Entschuldigung, einer der großen Vorteile an der Blindheit, dass man eher gar nicht das Äußere sieht, sondern. Da hast du recht, da hast du wirklich recht. Gleich in das Innere reinhört, ne? Was ist mit den Menschen los? Genau. Und ihr seid immer in einem Auto gefahren gemeinsam? Ja, wir werden mit dem Taxi immer zur Schule gebracht. Naja, und da kann man natürlich schon, man kann nett plaudern und kriegt auch so über so ein Spaßgespräch schon ein bisschen mit, wie jemand so drauf ist, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, und irgendwann hatte ich mich dann halt in sie verknallt und ich wollte es am Anfang halt nicht wahren, weil der Altersunterschied da war und so, aber irgendwann konnte ich mich ja gegen meine Gefühle nicht mehr wehren. Ist klar. Wer weiß das denn jetzt überhaupt schon, wenn du sagst, die Freunde, oder hast du Sorge, dass die Freunde, wenn sie es rauskriegen, dich ärgern? Nein, das ist gar nicht. Also wir gehen da auch ziemlich offen mit um. Mhm. Und also meine Eltern wissen es zum Beispiel, ihre Eltern wissen es glaube ich nicht, aber ich glaube, das sind so ziemlich die Einzigen, die es nicht wissen. Mhm. Wie lange läuft das jetzt schon zwischen euch beiden? Ja, ich bin jetzt über 3 Monate mit ihr zusammen. Mhm. Aber ist das nicht sehr schwierig, wenn ihre Eltern das nicht wissen? Also Stichwort Treffen, Besuchen und sowas? Ja, Treffen ist sowieso insofern schwierig, weil, ja gut, wir haben jetzt nicht so den weiten Unterschied. Also ich wohne in Gottenburg und sie in Mönchengladbach. Mhm. Das ist eine halbe Stunde Fahrt ungefähr. Mhm. Aber getroffen haben wir uns jetzt noch nicht, das ist einfach alles über die Schule. Mhm. Also es sind noch keine ganz privaten Zusammenkünfte haben stattgefunden? Nee. Weil man muss ja natürlich auch noch bedenken, sie ist noch unter 14, ne? Sie ist ja ein Kind im Prinzip. Und das ist für dich natürlich auch so eine etwas heikle Sache. Ja eben, das weiß ich auch. Das weißt du, ne? Deswegen wäre es eigentlich viel besser, wenn ihre Eltern auch Bescheid wüssten. Und man das so gemeinsam zumindest vielleicht auch mal besprechen könnte. Ja, da hatte ich jetzt noch nicht so nachgedacht. Nein, weißt du, was der Hintergrund mein Hintergrund dessen ist, was ich gerade gesagt habe. Dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass du vielleicht irgendwie rechtliche Schwierigkeiten bekommen könntest. Hm. Verführung Minderjähriger. Ja, womit Verführung muss ich sagen, da ist noch nicht so viel, weil... Ja, umso besser. Ich denke, ich lasse das ruhig angehen und weil ich eben um dieses weiß, was du gerade sagtest, ich lasse es wirklich total relaxed angehen. Ich habe sie jetzt vor den Ferien, also wir haben ja jetzt Ferien und genau vor einer Woche habe ich sie zum ersten Mal auf die Wange geküsst. Ah ja, das ist ja noch ganz, also, ganz romantisch. Ja, ich bin sowieso ein Romantiker. Ja, das höre ich schon. Dann... Trefft ihr euch wirklich nur immer im Bereich Schule, ne? Das ist immer im Bereich Schule, ja. Und es wissen auch schon einige Lehrer. Mhm. Und da habe ich eigentlich, ich habe bisher noch keine negative Resonanz bekommen. Also ich will dir mal sagen, so wie du jetzt hier rüberkommst und wie du klingst, finde ich, dass du das sehr verantwortungsbewusst und sehr behutsam machst. Da ist zwar ein großer Altersunterschied da, und sie ist erst 13 Jahre alt, aber ich glaube, wenn man so vorsichtig an eine Sache rangeht, finde ich das auch völlig in Ordnung. Mhm. Und ich finde auch, würde auch deinen Satz unterstreichen, den du gerade am Anfang gesagt hast, dass das Alter im Prinzip ja keine Rolle spielt. Wenn rundherum alles stimmt und wenn du sagst, ich lasse es sehr langsam angehen, wir haben Zeit, ist das ja eigentlich alles erstmal in Ordnung. Und auch für dich, genau was ich vorhin zu Nadine gesagt habe, wenn die anderen Jungs sich da irgendwie blöd äußern, die sollen dir den Puckel runterrutschen. Ja, da äußert sich, äußern tut sich da keiner blöd, oder? Nur ich habe halt das Gefühl, dass das so belächelt wird. Dass Sie sagen, ja, dann lass sie belächeln. Ein 17-Jähriger und ein 12-Jähriger. Dann lass sie belächeln. Aber dann sollen sie es belächeln. Mhm. Aber trotzdem fände ich es gut, wenn du es auch langsam angehen lässt, wenn die Eltern des Mädchens informiert würden und vielleicht ein bisschen einbezogen würden in die ganze Sache. Mhm. Es würde auch für euch das alles entspannen. Dann könntest du sie vielleicht mal besuchen zu Hause und sie könnte mal zu euch nach Hause kommen. Ja, jetzt weiß ich wohl nicht, ob das jetzt noch, also weil sie ist auch Jugoslawierin und Moslem oder wie, ich weiß nicht genau, wie man das, ja, ich glaube Moslem sagt man. Ich denke, das gibt dann auch noch vielleicht eine kleine Schwierigkeit. Mhm. Hast du mit ihr darüber schon gesprochen? Nee. Mhm. Du kannst ja mal vorfühlen, du kannst dir das ja mal vorschlagen, wie das wäre, wenn sie es ihren Eltern erzählen würde. Mhm. Ne? Ja. Also ich glaube, dass das allemal für alle Beteiligten das Bessere wäre und der beste Weg. Und was die Hänselei angeht und das Belächeln, vergiss es. Vergiss es wirklich. Darf ich dich noch was anderes fragen? Ja. Du sagst, du bist blind. Ja. Und bist auch in der Blindenschule, 17 Jahre alt. Ja. Bist du von Geburt an blind? Nee, ich bin jetzt etwas mehr als 7 Jahre blind. Ich bin 2 Tage vor meinem 10. Geburtstag erblindet. Und zwar durch eine Augenoperation. Ich hatte eine seltene Krankheit im Auge und die Ärzte haben versucht, das zu heilen und das hat dann wohl nicht geklappt. Mhm. Warst du direkt nach der Operation erblindet? Ja, ich habe die Schwester gefragt, ob ich das Licht anmachen könnte und das war bereits an. Hm. Du warst 10 Jahre alt. Da kapiert man ja auch schon, was das bedeutet, blind zu sein. Wie hast du das denn da empfunden, als dir dann klar war, ich werde wahrscheinlich nicht mehr sehen können oder vielleicht nie mehr sehen können? Ja, das haben die Ärzte ganz geschickt gemacht. Die haben gesagt, es könnte jetzt noch nach der Operation so sein, das könnte wiederkommen und alles und haben dann noch Hoffnungen gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich mich endlich damit abgefunden habe, dass ich jetzt blind bin. War das denn ein ärztlicher Kunstfehler? Oder war das einfach war das ein Risiko inbegriffen während der Operation? Also Risiko war sowieso da und ich denke nicht, dass es ein ärztlicher Kunstfehler war, weil diese Krankheit, die ich im Auge habe, die ist sehr selten oder war beziehungsweise sehr selten und da kannte sich also kaum einer mit aus. Mhm. Mittlerweile ist die Krankheit heilbar, aber bei mir ist das zu lange her. Mhm. Das heißt, du musst dich damit abfinden, dass du Zeit deines Lebens blind bleiben wirst. Ja, ich habe mich damit abgefunden. Du hast dich damit abgefunden. Mhm. Mhm. Siehst du Nimmst du überhaupt nichts wahr? Ist es ganz schwarz für dich oder hast du so einen Grauton? Als schwarz kann man das nicht bezeichnen, Domian. Das ist so ein... Wie soll ich das beschreiben? Das ist, als ob du durch einen Nebel gucken willst, durch den du einfach nicht durchgucken kannst. Mhm. Also ein Nebel ist für mich so hellgrau. Ja, so ist das auch. Nur da kommt kein Licht durch, da kommt nichts durch. Also es ist einfach wie so ein Nebelschleier. Mhm. Nun warst du ja mal sehend. Das ist ja noch was anderes, als wenn du blind geboren worden wärst. Du denkst dann ja wahrscheinlich in den, ja, so in den Kategorien, die du noch gewohnt warst, als du sehend warst. Also wenn du an einen Berg denkst oder an einen Baum, hast du wahrscheinlich einen Baum vor im Gehirn. Richtig. Und darum bin ich auch sehr froh, dass ich erst später blendet bin. Mhm. Das ist also ein enormer Vorteil. Gibt es da manchmal Fragen, wenn du mit anderen jungen Leuten zusammen bist, die von Geburt an blind sind? Unterhält man sich darüber, wie die einen, meinetwegen, sich die Welt denken und die anderen, so wie du, die schon mal die Welt gesehen haben, die Welt denken? Ja, für die, die von Geburt an blind sind, ist es so, sie sind nichts anderes gewöhnt. Also die kennen nichts anderes und denen ist es eigentlich quasi egal. Also die kennen, die wissen nicht, was ich denen gegenüber zum Beispiel für einen Vorteil habe. Ich glaube, es ist ja ganz, ganz schwer, einem Sehenden zu vermitteln, wie ein Blinder, ein wirklich von Geburt an Blinder, lebt und denkt und empfindet und umgekehrt ganz genauso, ne? Mhm. Wie sind denn deine Pläne? Was möchtest du gerne mal machen? Ja, ich habe jetzt erst vor kurzem die richtigen Pläne gefunden und ich werde jetzt, ich habe jetzt mein letztes Schuljahr in Düren, die 10, und danach werde ich nach Marburg gehen, aufs Gymnasium, werde mein Vollabitur machen. Und dann werde ich in Dortmund Sonderpädagogik studieren im Bereich Blindheit, damit ich dann Grundschullehrer werden kann auf einer Blindenschule. Ah ja, das ist also dann bleibt in dem Bereich dann. Ja, ich wollte eigentlich Kindergärtner werden, weil ich ja letztes Jahr ein sehr schönes Praktikum gemacht habe. Mhm. Aber die Ausbildung ist für Blinde nicht so wirklich, also sehr schwer möglich. Und wenn man dann später in diesen Beruf reingeht, da hat man das Problem mit der Aufsichtspflicht. Mhm. Verstehe. Darum habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dann halt Grundschullehrer zu werden, weil dann kann ich mit kleinen Kindern zusammenarbeiten, was mir tierisch viel Spaß macht und das ist zu schaffen. Ja. Also Andreas, von meiner Seite aus, von unserer Seite aus, toi toi toi für alle Pläne, die du da geschmiedet hast, damit die auch wahr werden. Und geh es gelassen an, um nochmal zurückzukommen auf die Freundin. Ich finde, der Weg ist richtig, den du beschreitest und die Leute sollen dich nicht scheren, die Nase rümpfen, okay? Alles klar. Alles Gute, Andreas. Was ich dir noch sagen wollte, also die Sendung, ich schließe mich an dem an, was ich hier immer höre, ist genial. Dankeschön. Sie ist noch besser als Big Brother. Und ich bin Vielen Dank, Andreas. Und könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Alles klar, danke. Alles Gute, Andreas. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr haben wir jetzt auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.34 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Das hier sind unsere Nummern. Die Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt mich, uns hier live anrufen. Hier in tiefer Nacht in Köln beim WDR bei 1 Live. Oder ihr könnt uns auch faxen unter 0800 5678 110. Jasmin ist dran, Jasmin 17. Und ja, guten Morgen. Ich grüße dich herzlich, Jasmin. Guten Morgen. Morgen. Ich habe da ein Problem. Ich höre es schon an der Stimme. Ja. Dass irgendwas nicht so gut läuft. Erzähl mal. Ja, meine Eltern haben sich vor 4 Wochen getrennt. Mhm. Meine Mutter ist dann in die Eifel gezogen. In die Eifel? Ja, in die Vulkaneifel, so ungefähr 200 Kilometer von mir. Mhm. Ich bin bei meinem Vater geblieben. Aus dem Grunde, wenn ich hier weggehe, geht er zugrunde. Sagt er. Das weiß ich. Mhm. So, jetzt darf ich für ihn die billige Putze spielen. Ich räume hier die ganze Wohnung auf, jeden Tag. Er sitzt nur vor seinem Computer. Mhm. Er ist mittlerweile arbeitslos. Und scheißt mich jeden Tag zusammen, weil irgendwas nicht in Ordnung war, weil ich was machte, was ihm nicht passte, wo ich nicht weiß, was es ist. Er sagt mir das nie. Er schnauzt einfach nur rum dann. Jetzt bin ich am Überlegen, zu meiner Mutter zu ziehen. Mhm. Nur ich weiß genau, dass mein Vater ganz zugrunde geht. Wie alt ist dein Vater? 48. 48. Mhm. Und du bist das einzige Kind aus der Ehe? Aus dieser Ehe. Aus dieser Ehe. Es gibt aber jetzt in eurem Haushalt, sprich jetzt da, wo du wohnst, bei deinem Vater kein weiteres Kind? Nein. Also ihr beiden lebt alleine zusammen seit 4 Wochen und seit 4 Wochen geht es dir, gelinde gesagt, auf den Geist. Ja. Und nicht nur auf den Geist, sondern es ist ernster, es ist fast nicht erträglich mehr. Ja, wir haben uns jeden Tag alle Köpfe, der scheißt nicht nur zusammen. Mhm. Wie kam denn überhaupt die Entscheidung, dass du bei deinem Vater bleibst? Nur aus Rücksicht darauf, dass er zugrunde gehen würde? Ja. Aus Mitleid, also aus Nettigkeit? Ja, so genau, weil ich weiß nur, er kann sich kein Essen selber machen. Mhm. Er schafft es gerade mal, sich Butterbrote alleine zu machen. Mhm. Und danach war es erst so doof, sich Pommes in der Fritteuse zu machen, die lässt er anbrennen. Mhm. Das ist der Vater vom Beruf gewesen. Im Moment ist er arbeitslos, hast du? Ja, er war Fernfahrer. Fernfahrer. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis, bevor die beiden sich getrennt haben, zu ihm? Wir haben uns kaum gesehen. Er war nur am Wochenende zu Hause so, und ich war am Wochenende immer weg. Mhm. Und also eigentlich ist dein nahes Verhältnis, deine Bindung ist zur Mutter viel intensiver und enger. Und du würdest dich auch bei deiner Mutter eigentlich wohler fühlen. Ja. Was hat denn deine Mutter gesagt, als du entschieden hast, ich bleibe bei dem Papa? Sie hat gesagt, es ist meine Entscheidung. Ich soll das machen, was ich für richtig halte. Mhm. Wenn ich es nicht mehr aushalte, kann ich jederzeit zu ihr hochkommen. So, jetzt will ich dir mal was sagen, Jasmin. Ich habe höchste Achtung davor, dass du als 17-jähriges Mädchen nicht den einfachen Weg gegangen bist und hast von Anfang an gesagt, ich gehe mit zu meiner Mutter, zu der Mutter habe ich einen besseren Draht. Dass du als 17-jähriges Mädchen schon überlegt hast, der Vater, zu dem ich gar keine enge Verbindung habe, der geht zugrunde, wenn ich den hier alleine lasse. Das ist schon mal höchst respektabel. Ganz toll finde ich das. So, jetzt sind 4 Wochen vergangen. Und der Kerl, sage ich jetzt mal, entschuldige, wenn ich das so krass sage, weiß das, ist da jemand? Nein, nein. Und der weiß das gar nicht wertzuschätzen, was du da machst. Mhm. Und behandelt dich dann auch noch so. Ich finde, dass er das dann verdammt nochmal lernen soll, dass er das sich beibringen soll, wie man einen Kaffee kocht oder wie man vielleicht mal ein Spiegelei herstellt. Ja, wenn ich ihm das dann ja sage, komm, ich zeig dir das, kriege ich zu hören, ich mach nicht bitte nur, um hier was zu essen zu kriegen. Mhm. Eigentlich müsste er ja dieses sehr, sehr dankbar entgegennehmen, dein Verhalten. Und auch wertschätzen, dass du eben bei ihm bist und auch so viel machst. Was machst du denn eigentlich so? Bist du Schülerin noch? Nee, ich gehe arbeiten. Du gehst, also das machst du neben der Arbeit auch noch hier? Für dich, ja, ne? Ich sorgst mach einen 7-Stunden-Job jeden Tag und danach darf ich dann hier die billige Putze spielen. Mhm. Ich würde sagen, die Probezeit ist jetzt gelaufen. Und er hat vielleicht noch eine Chance, wenn du ihm ganz klar sagst, pass auf, Papa, das muss anders werden. Sonst bin ich in den nächsten 2-3 Wochen bin ich hier weg. Das habe ich ihm ja schon gesagt, wenn sich das nicht ändert, dass ich nicht seine Putze bin. Mhm. Dann habe ich den Spruch von ihm gekriegt, ich bin ja genauso faul wie meine Mutter. Mhm. Und dann habe ich mich umgesetzt und gegangen, weil ich mir das nicht bieten musste. Gut, Jasmin. Also dann würde ich auch nicht mehr lange zaudern und zögern. Ich würde gehen. Ich würde ihn verlassen. Mhm. Auch wenn ich dann so weiß, dass er zugrunde geht. Ich glaube nicht, dass er zugrunde geht. Vielleicht wird der Herr dann zum ersten Mal in seinem Leben mal ein bisschen auch kapieren und sich bemühen, dass er auch einen kleinen Haushalt auch alleine führen kann und das Essen sich selbst vielleicht auch zubereiten kann. So schnell geht man nicht zugrunde. Er ist ja wahrscheinlich so pascherhaft wahrscheinlich auch immer gewesen und deine Mutter muss... Ja, zu meiner Mutter auch, wenn er von der Arbeit kam, hat das Essen auf dem Tisch zu stehen. Mhm. So, und dann wird der junge, nicht mal so junge Mann, eben jetzt mal mit einer anderen Wirklichkeit konfrontiert. Und die heißt, dass er auf eigenen Beinen steht. Mhm. Ich finde, dass du es nicht mehr machen brauchtest. machen sollst. Ich finde das schon toll, dass du dich überhaupt drauf hast eingelassen. Und ziemlich blöd von ihm, dass er sich so verhält. Mhm. Geh. Find. Ja, ich werde jetzt morgen für eine Woche zu meiner Mutter hochfahren. Mhm. Und dann werde ich mit ihr darüber nochmal reden. Mhm. Weil sie sagt ja auch so, wenn was ist, ich soll sofort hochkommen und sie nimmt mich auf. Mhm. Und dann werde ich dann mit ihr drüber reden und dann... Wie machst du das denn? Wie würdest du das denn mit der Arbeit machen? Du arbeitest jetzt da, wo du jetzt wohnst, und wenn du dann in die Eifel ziehst, wo deine Mutter wohnt? Dann würde ich hier aufhören, da oben in der Eifel kann ich sofort eine Ausbildung anfangen. Mhm. Ach, das heißt, du machst im Moment gar keine Ausbildung? Nee, ich gehe so arbeiten, weil ich eigentlich nächstes Jahr nochmal zur Schule gehen wollte. Mhm. Mhm. Jasmin, mhm? Ich habe dir gesagt, was ich denke. Ich finde, dass du das getan hast, was du tun musst. Und er hat es nicht genutzt und er verhält sich dir gegenüber nicht korrekt. Also geh. Ja. Und besprich es mit deiner Mutter nochmal. Ja, würde ich machen. Alles Gute, auf Wiedersehen und Wiederhören, Jasmin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mario ist dran. Hallo Mario. Ja, grüß dich, Domian. Du bist 26 Jahre alt. Jawohl. Schönen guten Morgen. Erstmal herzlichen Gruß für deine Sendung. Ja. Du machst das wunderbar und toll. Dankeschön. Klasse machst du das. So Mario, jetzt zu dir und deinem Thema. Jo, mein Thema ist, ich bin Taxifahrer und habe da eine Frau da kennengelernt, die zum Straßenstrich gefahren hat. Mhm. Und die wird von einem Zuhälter, wird sie festgehalten, der ist mit ihr verheiratet. Mhm. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie ich sie da rauskriege. Weil der Zuhälter will 20.000 Mark von der haben, bis er die laufen lässt. Das ist ein Problem, das ist wirklich ein Problem. Mhm. Wie lange arbeitet sie schon für ihn und bei ihm? Das weiß ich nicht. Ich habe sie erst vor kurzem, vor ein paar Monaten erst da kennengelernt. Naja, aber wenn man vor ein paar Monaten sich kennenlernt, kann man doch mal so eine Frage stellen, oder nicht? Ja, ich habe sie ja nicht so oft da getroffen. Ich habe sie ja zwischendurch im Taxi nur, habe sie ein paar Mal private abgeholt und so weiter. Ne? Wie ist denn überhaupt deine Verbindung? Ihr habt euch vor ein paar Monaten kennengelernt, sagst du? Ja, im Taxi. Im Taxi, durch das Taxifahren. Durch das Taxifahren. Ja? Und wie würdest du jetzt die Beziehung beschreiben? Ich muss mal warten, dass sie ab und zu anruft, weil ihr Mann, also der Zuhälter, ne, der passt immer auf sie auf und so weiter. Ne. Okay, meine Frage war ja, wie ist denn eure Beziehung? Trefft ihr euch schon mal ab und zu privat? Selten, ganz selten. Und dann nur ganz kurz in der Stadt, eben ein paar Minuten, und dann muss ich auch schon wieder weg, ne, weil der noch ein paar Leute hat und immer hinter dir her ist. Aber ihr telefoniert ab und zu? Ab und zu telefonieren wir. Ja, telefoniert ihr länger? Nur kurz immer, weil die auch nicht kann, weil der Mann immer dabei ist. Und was sagt sie dann dir beim Telefonieren? Sie sagt dann immer, ne, ich soll irgendwie zu dem Geld auftreiben und so weiter, damit sie da rauskommt. Mhm. Bist du denn sicher, dass da auch Liebe im Spiel ist? Ja, von ihrer Seite, sie mag mich auch, sagt sie immer wieder. Ne? Also von deiner Seite ja, ne? Von meiner Seite ja. Eindeutig, ja. Bist du sicher, dass es von ihrer Seite auch so ist? Ja, sie sagt immer, sie mag mich auch. Aber sie muss da raus, sie braucht die 20.000 Mark. Mhm. Ich bin jetzt spontan ganz skeptisch, Mario, bei dem, was du erzählst. Weil es könnte auch sehr gut sein, dass du da gelingt wirst. Ja, wie kriegt man sowas raus? Ja, weil ich würde da erstmal jetzt ein bisschen auf Zeit spielen. Und da muss sich jetzt erstmal eine wirkliche Verbindung entwickeln zwischen dir und der Frau. Und das gibt es nicht, dass sie auch nicht in Ruhe mal telefonieren kann. Das gibt's nicht. Das habe ich ihr auch schon ein paar Mal gesagt. Sie muss da raus, habe ich gesagt. Ne? Dann schaut die Polizei ein oder irgendwas. Ne? Du musst da raus, habe ich gesagt. Nee, das kannst du aber nicht machen und so weiter. Darf keiner wissen und so fort. Ne? Irgendwie begreife ich das Ganze nicht mehr. Ich kann dich aber auch nicht so richtig verstehen. Gut, du hast sie gefahren, du hast sie gesehen. Sie ist vielleicht eine attraktive Frau. Aber wie kannst du aufgrund der wenigen Kontakte, die du mit ihr hattest, schon sagen, ich bin verliebt und mich hat's richtig getroffen? Wie kommt das? Tja, weiß ich auch nicht. Irgendwie vom Augenblick her, weil sie so gut aussieht, noch so jung ist. Mhm. Und ich will sie einfach da raus haben. Mhm. Und ich finde, dass jemand auch mal in der Öffentlichkeit thematisiert werden sollte, ne? Wie diese Frauen so einfach festgehalten werden. Mhm. Ja. Ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, ist eine andere Sache. Ah, das stimmt schon. Das habe ich ja auch schon öfters gehört. Aber es finden halt alle möglichen Linkereien statt, ne? Mhm. Nicht nur den Frauen gegenüber, halt auch anderen Leuten gegenüber, so wie jetzt in deinem Fall, vielleicht auch dir gegenüber. Vielleicht ist das ein ganz billiger Trick, um an 20.000 Mark zu kommen, dann zahlst du 20.000 Mark und die Frau ist über alle Berge. Oder sie kommt überhaupt nicht zu dir und die teilen sich das Geld oder weiß der Teufel, irgendwas. Wie kriegt man sowas raus? Ich sage es nochmal, indem du einfach jetzt ein bisschen entspannter an die Sache rangehst und abwartest, ob da wirklich eine private Beziehung sich bildet zwischen dir und der Frau. Das heißt, ihr müsstet eigentlich öfter telefonieren, lange telefonieren. Irgendwie müsste sie dich auch mal besuchen kommen oder ihr müsstet euch heimlich treffen. Der beobachtet die ja nicht jede, um 24 Stunden. Es gibt immer, das weiß ich auch von Huren, dass man immer auch Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, die der Zuhälter nicht mitbekommt. Mhm. Ne, dass du zum Beispiel das Gefühl hast, die ist wirklich auch herzensmäßig engagiert, was meine Person, was Mario anbelangt. So wie du das gerade geschildert hast, hört sich das überhaupt gar nicht so an. Wonach hört sich das dann an? Ja, ich weiß es nicht. Ich war gerade nur ganz misstrauisch. Es hört sich vielleicht eher danach an, nach Ausnehmen. Dass die Frau dich ausnehmen will. Es geht um 20.000 Mark, das ist viel Geld. Ja, finde ich auch. Das ist nämlich jede Menge Geld. Ich habe auch schon mit der Mutter da gesprochen und die sagt, lass ja meine Tochter in Ruhe. Ne? Mit welcher? Halt. Mit welcher Mutter? Mit ihrer Mutter? Mit ihrer Mutter. Woher kennst du ihre Mutter? Durch Zufall habe ich die kennengelernt, weil sie mal von hier aus ihre Mutter angerufen hat. Ich bin auch unterwegs und so weiter. Natürlich habe ich vielleicht eins gekriegt nach was auf mein Telefon hat. Ne? Habe ich die Nummer rausgekriegt und habe ich die mal angerufen. Habe mit der mal gesprochen. Und was hat die gesagt? Bei ihrem Mann und so weiter. Sie ist mit dem glücklich, lass meine Tochter in Ruhe und so fort. Ne? Und deshalb begreife ich das alles nicht. Mario, ich sag mir jetzt nicht Finger weg, aber Finger mal richtig erheblich zurückziehen von der ganzen Sache und mal abwarten. Weil auch andere Taxifahrer auch mir sagen. Lass mich nur sagen, bis du spürst, die Frau liebt dich oder ist auch in dich verliebt, dann muss man neu überlegen, was zu tun ist. Was haben andere Taxifahrer gesagt? Die haben gesagt, lass die Finger ganz raus aus dem Milieu, das ist ein ganz gefährliches Milieu. Mit Zuhälter könnte man nicht sprechen. Die haben Leute, die machen dir die Bude platt und so weiter. Ne? Gibt es sowas oder kann man mit Leuten sprechen? Weil die auch erzählen, mit ihrem Mann könnte man nicht sprechen, mit dem könnte man ja, es ist natürlich alles schwierig, das ist natürlich völlig klar. Und da haben die Kollegen recht, das müsstest du als Taxifahrer auch wissen, dass das, wenn man sich in dieses Milieu begibt, dass das alles nicht so ganz einfach ist. So, ich habe dir gesagt, was ich zu sagen habe. Vorsicht und erstmal einen Gang zurücksetzen und zurückfahren. Und nicht so schnell, ich habe ja schon Geschichten gehört, wo Männer dann Geld locker gemacht haben und die haben nie wieder was von, natürlich von dem Geld gesehen und auch nicht von der Frau. Ja, und dann kriege ich die Schulden und dann kann ich nicht mal raus. Genau, und dann sage ich hinterher, Mensch, das hättest du doch vorher wissen müssen. Und jetzt bei dir habe ich die Chance, es vorher dir zu sagen, zumindest zu warnen. Mario, alles Gute. Ja, weil ich ja auch kein Millionär bin. Ne? Ja, das habe ich mir gedacht, ja. Alles Gute, Mario. Wir grüßen an dieser Stelle einfach mal alle Taxifahrer, die uns jetzt zuhören. Und ich weiß, dass uns, zumindest in Nordrhein-Westfalen, die uns über Radio empfangen, sehr viele Taxifahrer hören. Jungs und Mädels, schöne Grüße hier aus Köln. Ja, wenn ich mich nochmal kurz sagen wollte. Ja. Einmal hatte der mich auch kurz angerufen, ne? Da sagte der Typ, ne? Lass meine Frau in Ruhe, ne? Sonst bringe ich die um, mach dann Wohnung und dann Taxiplatz und so weiter. Wie soll ich damit umgehen? Ja, das habe ich jetzt auch... Oder könnte ich auch die Polizei einschalten? Nee, langsam. Ich habe dir gesagt, wie ich es finde, wie du damit umgehen solltest. Einfach mal jetzt zurück und weniger Power in die Sache reinlegen. Wenn nicht, frage ab, gibt auch noch andere schöne Frauen. So würde ich es auch sehen, ja. Tschüss, Mario. Jo, alles Gute. Ne? Tschüss. Jo. Daniela ist 17 Jahre alt. Hallo? Hallo Daniela. Hallo. 17, stimmt, ne? Ja, 17 bin ich. Ich hatte da ein Problem. Was heißt ein Problem? Das ist jetzt auch nicht gerade. Ich habe da eine Freundin, die kenne ich schon etwas länger. Ungefähr 4 Jahre kenne ich die. Und wir waren auf einer Party eingeladen bei einer anderen Freundin von mir, bei einer besten Freundin. Und da haben wir uns halt geküsst und... Also mehr war da nicht, aber ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll, weil ob ich sie jetzt lieb, ich kann nicht sagen, dass ich in sie verliebt bin, so direkt, aber ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Wie hat sich das denn ergeben, die Knutscherei da auf der Party? Also wir waren im Moment draußen, weil wir wollten so ein bisschen rumlaufen, weil ein bisschen frische Luft schnappen war und ich hatte auch nichts getrunken und dann stand sie halt vor mir, hat mich angeguckt und dann haben wir uns halt geküsst. Ich weiß ehrlich nicht, was da mir vorging in dem Moment. Du weißt doch gar nicht mehr genau, von wem das ausging. Ob du mehr die Aktive warst oder sie? Nee, das weiß ich nicht mehr genau. Also ich denke mal, das kam eigentlich von beiden aus. Das ist jetzt einmal passiert? Ja, einmal. Einmal. Wie hat sie sich denn danach dir gegenüber verhalten? Also eigentlich ganz normal. Wir haben uns am nächsten Tag gesehen nochmal. Wir haben ganz normal miteinander gesprochen. Ich wusste auch nicht genau, wie sie darauf ansprechen soll. Und ich weiß es bis jetzt immer noch nicht. Also 2 Wochen her. Ja, 2 Wochen ist es her. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie darauf nochmal ansprechen sollte, weil sie hat auch nichts getrunken. Also wirklich keinen Tropfen hat sie getrunken, weil sie ist halt schon Auto und sie ist dann auch nach Hause gefahren. Und hast du denn schon mal sonst früher oder vielleicht sogar in jüngster Zeit mal so Fantasien gehabt, mit Mädels was zu machen, mit Frauen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Weißt du, Daniela, würde ich einfach sagen, kann mal passieren. Man knutscht halt auch schon mal mit einem Mädchen oder mit einem Jungen im anderen Fall. Kann ja mal passieren. Ich glaube, das ist gar nicht so von Gewicht und hat gar nicht so viel zu bedeuten. Du bist wahrscheinlich überhaupt null in die verliebt und wahrscheinlich ist dieses auch kein Hinweis darauf, dass du lesbisch bist oder wirst. Glaube ich nicht, so wie du es gerade geschildert hast. Aha. Aber dich irritiert das ein bisschen, ne? Ja, sicher. Ich bin da ganz durch den Wind gewesen und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja. Aber ich finde es gar nicht schlecht, wenn ihr beiden mal darüber sprechen würdet. Das entspannt immer eine Situation, wenn man dann über so einen Vorfall, der einem nicht so ganz geheuer ist, und man da einfach mal ein bisschen überredet. Hm. Ich glaube, das ist einfach gar nicht schlimm, was da passiert ist. Meinst du, die hört mir überhaupt zu, wenn ich mit der rede? Ach klar. Vielleicht lenkt sie auch sofort irgendwo ab oder so. Ja, vielleicht. Gut, dann ist es auch egal. Aber vielleicht macht die sich ja genauso einen Kopf, wie du es dir gemacht hast. Ja, hast du kann schon sein. Hast du einen Freund im Moment? Ja, ich habe einen neuen Freund, das ist gerade. Hattest du ihn da schon, als das passiert ist? Nein, hatte ich ihn noch nicht. Na, dann stehst du ja sauber da. Ja. Hast du dem Freund das erzählt? Nein, das weiß er nicht. Ja, kannst du auch erzählen. Aber ich weiß, dass ich ihn wirklich über alles liebe eigentlich. Ja, außerdem ist es ja nur wirklich vorher passiert und es ist halt mal so passiert. Was meinst du, was für komische Dinge manchmal so passieren? Halt nach Partys oder während irgendwelche Veranstaltungen oder so. Red mal mit der, wenn sich das ergibt. Und wenn die nicht reden will, na gut, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich würde mir an deiner Stelle über mich keine Sorgen machen. Ja, dann mache ich das auch nicht. Ja. Ich glaube, du wirst jetzt nicht aus der Bahn geschlagen dadurch. Also nee, hast du ja wieder einen Freund. Denke ich mal nicht. Ja. Auf keinen Fall. Daniela, in diesem Sinne, alles Gute und küsse dich immer zu fremde Frauen demnächst. Okay? Nein, mach ich. Danke. Tschüss, Daniela. Tschüss. André, halt, wo ist er? Hier. 28, nee, 26. Ja, ganz genau, 26. Hallo André. Hallöchen. So, wir haben folgendes Problem. Ich habe eine Verlobte im 7. oder 8. Monat schwanger. Ich kann das jetzt gar nicht genau so sagen. Und die Mutter, also sprich meine zukünftige Schwiegermutter, kann mich absolut nicht ab. Wie lange bist du mit deiner Verlobten zusammen schon? Seit fast 2 Jahren. Und er konnte dich von Anfang an nicht leiden? Von Anfang an nicht. Warum nicht? Bist du so ein Kotzbrocken? Weiß ich nicht. Hat mir noch keiner so irgendwie dazu gesagt. Nee, aber im Ernst, hast du eine Ahnung? Hat deine Verlobte, deine Freundin dir gesagt, woran es vielleicht liegen könnte? Sie ja, ich bin halt nicht ihr Traumschwiegersohn. Mhm. Ich bin halt nicht der Schwiegersohn, der Schwiegermama in den Arsch kriegt, ihr nach dem Mund redet und auch nicht das dickste Portemonnaie habe, sodass Tochter dann, wer weiß, wie gut leben. Was sagt denn der Schwiegervater in Spee? Der hält sich ganz daraus. Ja, also eher neutral. Der ist ganz neutral. Mit dem habe ich auch keine Probleme. Der mit, keine Ahnung, der sagt nie was dazu. Ist denn jetzt irgendwas Besonderes noch passiert, weswegen du angerufen hast? Ist es irgendwie eskaliert? Ja, ich bin jetzt seit kurzem arbeitslos und dann meint sie dann zu sagen, ich wäre doch eine faule Sau und wenn sie dann mal käme, wird sie mich vom Balkon schmeißen. Gut, es lässt mich relativ kalt. Sie kann mir eh nicht. Sie könnte mich niemals anpacken. Mhm. Aber es geht mittlerweile so weit, dass meine Verlobte sagt, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, wir trennen uns. Ach. Ja, und das macht uns beide tierisch fertig. Das ist aber jetzt, finde ich, sehr enttäuschend, was ja, deine... Nein, sehr enttäuschend, was deine Verlobte angeht. Ja. Eigentlich, wenn ihr beide richtig gut zusammen seid und euch sehr lieb habt... Bitte? Dann müsste ja ganz klar sein, dass sie zu dir hält. Hält sie im Endeffekt auch, aber irgendwann kann sie auch nicht mehr. Dann müsste sie auf Distanz gehen zu ihrer Mutter, weil die Mutter sich da nicht einzumischen. Weil, ja, es ist völlig egal, dann die Mutter hat sich da nicht einzumischen. Ja, aber die Mutter, die macht das wirklich so weit, die redet der Sachen ein, die im Endeffekt nicht stimmen. So, wem soll sie jetzt glauben? Ihrer Mutter, die sie großgezogen hat. Oder mir, mit dem sie erst anderthalb Jahre zusammen... Naja, also die Zeit ist nur kein Kriterium für Glaubwürdigkeit. Die Zeit mit die man mit einem Menschen verbracht hat. Lebt deine Verlobte noch bei den Eltern? Nee, wir wohnen zusammen. Mhm. Kommt denn diese Schwiegermutter ab und zu euch in die Wohnung auch? Nee, um Gottes Willen. Mhm. Um Gottes Willen. Aber deine Verlobte geht öfter zu ihrer Mutter? Ab und zu ihrer Mutter, ja. Mhm. Und du hast wirklich Sorge, dass es jetzt gar nicht zur Heirat kommt? Ja, ganz genau. Und sie ist sogar noch schwanger im Moment. Das ist ja also alles besonders dramatisch dann. Ganz genau. Hast du ihr denn das mal so gesagt, dass sie vielleicht, dass es vielleicht auch an ihr liegt, nämlich an deiner Freundin? Ich sag mal Freundin, mit der Verlobte klingt immer so ein bisschen altbacken. Mhm. Dass es an deiner Freundin auch liegt, dass sie nicht mal richtig klare Linien gezogen hat? Sie hat versucht, klare Linien zu ziehen. Mhm. Sie hat es mehrmals versucht. Dann ist es mal eine Woche oder zwei gut gegangen, dann habe ich mich mit der Schwiegermutter halbwegs verstanden und dann fing der ganze Scheiß von vorne wieder an. Wann oder wie hast du überhaupt Kontakt zu der Schwiegermutter, wenn sie euch nicht besucht? Telefonisch. Ja, aber du redest doch wahrscheinlich gar nicht viel mit der, ne? Ruft hier an, die Schwiegermutter ruft zum Beispiel hier an, dann gehe ich an den Apparat, mhm, und dann wirft sie mir irgendeinen doofen Spruch entgegen. Du faule Sau, geh arbeiten. Gib mir Silvia. Hm. Ja, toll, wunderbar. Ja. Kannst du nicht mal freundlich guten Tag sagen? Hm. Ich versuche von meiner Seite her immer freundlich zu sein. Hm. Nur mittlerweile bin ich... Aber ich will dir mal sagen, André, also wenn das deine Freundin hinnimmt, dass ihre Mutter faule Sau zu dir sagt, und geh arbeiten, weiß ich was, dass die Mutter dich so behandelt, finde ich auch schon ein starkes Stück. Ich würde von meiner Freundin erwarten, dass sie sich dann aber ganz schleunigst von der Mutter distanziert und sagt, hey Mama, pass mal auf, so nicht. Wenn du das denkst, denk es. Aber lass uns damit in Ruhe. Schluss aus, basta, da diskutieren wir überhaupt gar nicht mehr rüber. Ja, das kann sie halt nicht. Sie kann sich nicht von ihrer Mutter sowas loslassen. Ja gut, aber was, ja gut, ja. Aber was ist dann? Dann kann sie sich von dir aber trennen, oder wie? Ja, ich will nicht hoffen. Mhm. Aber das kannst du von ihr verlangen. Letztendlich kannst du, wenn die Liebe zwischen euch stabil ist, mhm, dann darf da keine Schwiegermutter oder wer auch immer reinfunken, nur weil der das nicht passt. Mhm. Und dann muss eben auch der Partner, das ist in deinem Fall die Partnerin, so konsequent sein und vielleicht sogar den Kontakt zu der Mutter abbrechen. Mhm. Ja, dann hat sie wieder keinen Kontakt zu ihrem Vater. Ja gut, das ist natürlich alles kompliziert, aber was ist die andere? Die andere Seite ist, dass die Mutter ihre Beziehung kaputt macht und es ist noch ein Kind unterwegs, wie verantwortungslos. Vor allen Dingen, wenn da noch so Sprüche rüberkommen, wenn das Kind auf mich käme, wird sie sich erschießen. Mhm. Ich sag, na geil, mhm, wunderbar, da so freust du dich auf dein erstes Kind, mhm, und dann werden dir im Endeffekt solche Sachen im Kopf gerufen. Habt ihr denn vielleicht schon überlegt, ich meine, so leichtfertig sollte man ja, bist du denn eigentlich der Auffassung, wenn es diese Mutter nicht gäbe, dass eure Verbindung, eure Beziehung gut läuft? Ja. Du liebst deine Freundin? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Und du hast eigentlich den Eindruck, dass sie dich auch liebt? Ja. Aber dass sie überfordert ist mit der Situation. Ganz genau. Ja. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass ihr vielleicht mal so, es muss ja nicht oft sein, zwei, dreimal, in eine Beratungsstelle geht und euch gemeinsam beraten lässt, wie ihr dieses Problem löst? Nee, haben wir uns noch nicht überlegt. Wäre vielleicht eine Idee. Mhm. Meinst du, dass deine Freundin sich darauf einlassen würde, auf sowas? Müsste ich mal mit ihr darüber sprechen. Mhm. Schauen wir mal. Mhm. Ich denke aber mal schon. Mhm. Also wir können es ja so machen, dass gleich im Anschluss hier an unser Gespräch, mhm, rufen wir dich nochmal an und, mhm, dann kann dein Psychologe dir so ein paar Beratungsstellen in deiner Nähe nennen. Ja, das ist gut. Mhm. Für dich wäre es doch wahrscheinlich eine ganz schlimme Katastrophe, wenn du dich jetzt von der Frau trennen müsstest. Ja, logisch. Vor allen Dingen in der Situation, wo sie schwanger ist. Ne? Ja, logisch. Ich würde wahrscheinlich genauso enden wie vor der Beziehung. Mhm. Vor der Beziehung war ich auf dem tiefsten Punkt. Mhm. Sie hat mich halt aus der Scheiße auch rausgeholt und hat mir geholfen, ein neues Leben anzufangen. Mhm. André, wir machen das immer so. Wir rufen, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Und okay, dann kann der Ferdinand, das ist mein Psychologe heute Nacht, dir ein paar Stellen nennen. Ja? Okay, Domian. Hoffentlich wird das wieder eingerenkt. Alles Gute. Jo, danke. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Draußen im weiten, dunklen Nachtland. Das war Domian für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern im Hintergrund. Ich sage Danke an Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Leo Scholten, Tim Stienauer, Angela Koch, Jan Hölz und Peter Ossianowski. Und ich sage euch jetzt noch unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Schreckliche Orte. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, meine Krankheit ist mir peinlich. Wir sind allerdings wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir hier reden wollt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ein gutes Wochenende und freue mich dann auf die Nacht Montag auf Dienstag hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, ciao.